Das muss ihn auch dazu geführt haben, zu etwas, was ja eigentlich problematisch ist, den Schritt zu machen in die Institution Uni. Und das ist ja auch, das ist ja eine Sache, die ja nach wie vor sich immer wieder stellt. Also ich sage ja ganz simpel immer schon, ich habe keine Probleme damit, wenn jemand an der Uni versucht, wie an jedem anderen Großbetrieb, es ist mehr oder weniger, denke ich, so eine Ideologieproduktion, was die sogenannten Geisteswissenschaften oder Gesellschaftswissenschaften betrifft, jetzt nicht in die Naturwissenschaften, aber wie weit das mit Ideologie sich verschränkt, muss man dann halt gucken. Und es ist verwertungsgerichtet, auch klar, da soll man gar keinen Humbug von machen. Dann ist man Großbetrieb, ja. Und diese Devise, ich kann da auch meinetwegen eine Professur anstreben, wenn es mir gelingt oder so, da habe ich eigentlich keine Schwierigkeiten damit. Ja, nach dieser Devise, wenn ich schon nicht in diesen Verhältnissen leben kann, will ich wenigstens von ihnen leben. Das ist ein sozusagen gesunder Zynismus, ja, den man da mitbringen kann. Da sitzt das Problem erstmal nicht, das ist kein Klassenverrat oder sonst was, wenn man auf diesem Standpunkt so einer Emanzipation steht. Hier kommt Brückner mit dem Kreis des, also das ist dann wo? Das ist in Hannover noch. Er kommt mit dem Kreis, nee, das muss doch Heidelberg schon sein. Heidelberg ist Mark, ja, das wollte ich gerade jetzt an dieser Stelle nennen. Er kommt also in Heidelberg, wo er das Marktpsychologie-Institut gegründet hat, mit dem Psychosomatiker und Psychoanalytiker Mitscherlich zusammen. Und jetzt geht es bei ihm los, dass er sich ganz der Sozialpsychologie zuwendet, dass seine theoretische Arbeit sich jetzt der kritischen Theorie verpflichtet fühlt und der Psychoanalyse, was ja praktisch eines ist. Die kritische Theorie, so wie damals, wir denken an Adornos Verteidigung der klassischen psychoanalytischen Anliegens, ja auch in Minima Moralia, wo das nicht gleich so deutlich wird, dass es die Verteidigung der Psychoanalyse ist, gegen die Anpassungspsychoanalyse, ja, der sozusagen die medizinalisierte Anpassungspsychoanalyse, dagegen verteidigt Adorno, verteidigen andere immer die klassische Psychoanalyse von Freud her, wie sie geht und steht, und sind dann eher mit Fenichel und solchen Leuten, der aber schon 45 starb, also kommen linken Analytikern verbunden, nicht auf dem Wilhelm Reich-Niveau, das immer mit einbezogen wird, Wilhelm Reichs verdienstvoller Versuch einer Faschismusanalyse in Deutschland, aber das wird eher in diesem biologistischen Drall jetzt nicht so eingespeist, aber die Fenichel-Linie, die heute völlig verschüttet auch ist, die wird in der kritischen Theorie immer sehr gewürdigt und mit in Stellung gebracht. Und das ist die Schiene, auf die jetzt in Heidelberg der Brückner gerät, im Mitscherlich-Kreis quasi. Aufgrund der Verbesserung seiner materiellen Verhältnisse, dort kann er sich Anfang der 60er Jahre, dann, das war total teuer, ist wohl auch heute, wenn es einem die Kasse nicht bezahlt, also wahnsinnig teuer, eine Lehranalyse leisten. Er will jetzt also die Ausbildung zum Psychoanalytiker machen, und in dieselbe Zeit fällt auch seine Zusammenarbeit mit Zirkeln des Frankfurter SDS. So, das war also Anfang der 60er Jahre. Von Beginn an nimmt er an den Diskussionen und der Praxis teil, aus denen sich Mitte der 60er Jahre die tragenden Gruppen der Protestbewegung bildeten. So ist das also passiert. Jetzt war er Fleisch vom Fleische dieser tragenden Gruppen der Protestbewegung. Schnell die Abrundung dieser Skizze hier, weil sie so schön klar ist. 1967, vor die Wahl gestellt am Sigmund-Freud-Institut, wo er auch seine Lehranalyse gemacht hatte, die Ausgabe der Briefe Sigmund Freuds zu betreuen oder in Hannover einen Lehrstuhl für Psychologie zu übernehmen, entscheidet sich Peter Brückner für die Arbeit an der Universität. Also seine Auffassung von der Politisierung der Wissenschaft, so der Titel dieses 1972 mit Alfred Krovoza veröffentlichten Buches, seine Auffassung dokumentiert er, indem er die Verwaltung und Arbeit seines Instituts demokratisiert. Er arbeitet, das wurde jetzt von Fritz alles schon sehr ausführlich und schön dargestellt. Seine Praxis, muss ich nochmal sagen, ist es also dezidiert, dass er als Diskussionspartner, Redner, Theoretiker an den sozialen Bewegungen seiner Zeit teilnimmt und ihnen kritisch und parteilich, das Wort parteilich fällt also bis in den Nachlass hinein, immer wieder zur Seite zu stehen hat, auch um von ihnen zu lernen. Und das ist auch ein Programm für ihn, ja, dass er gleichzeitig lernen will, also dass er ungeheuer lernhungrig ist. Man würde so einfach so naiv sagen, so von den jungen Leuten, ja. Er ist ja nur auch eine Generation, die nun wirklich aus der Studenten- und Schülerbewegung, also sich davon generationell absetzt. Und insofern nimmt er das so, dass er jetzt gar keine Distanz, dass er die Distanz versucht zu überwinden, dass er keine Distanz aufrechterhalten lässt. Er hat sehr polemisiert gegen diesen Kult der Jugend und gegen diesen Generationismus, würden wir heute sagen, der die Jugend zu einer besonderen Sektion der Gesellschaft zu machen versucht. Gerade in den 60er Jahren schlug das ja hohe Wellen. Und damit hat er sich ausführlich auch in diesem Provokationsaufsatz 1970 auseinandergesetzt, was das soll. Und